ich fand das auch eine sehr gute Idee irgendwie. Ich fand es in dem Zusammenhang auch ziemlich interessant, sich mit der Theologie der Befreiung zu beschäftigen. Mhm. Weil es eben, also weil ich glaube, dass es eben, okay, für Deutschland stimmt es wahrscheinlich, dass die Kirchen leer sind, aber jetzt, wenn man sich Lateinamerika anschaut, da stimmt es nicht. Funktioniert auch nichts ohne Religion oder ohne eine religiöse Legitimation. Ja. Und also, dass man dann, ja, das da eben noch interessant wäre, wie weit das einfach mit der Tatsache zusammenhängt, dass sehr viele Leute dort noch in Subsistenz arbeiten, irgendwie als Bauern, als Campesinos. Und das einzige Weltbild, das sie vielleicht irgendwie zusammengefasst haben, einfach die Bibel ist. Und letztlich sämtliche soziale Proteste oder politische Organisation, politische Artikulation nur vermittelt über diese religiöse Symbolik funktionieren kann. Was eben auch, ja. Also, ich kann es, also vielleicht könnte man dann in dem Zusammenhang auch mal Alfred Lorenz erwähnen. Was ist das hier? Das ist der Ziel der Buchhalter. Ja, ja. Ach so. Der Grundfall Leonardo Boff, selber Menschen. Also, was du gesagt hast, ist ja im Grundsinn einfach die Absunkel der Religionsrechte. Es gibt einen bekannten westlichen Staatsmann, der den Kampf gegen das Böse ausrufen konnte. Wenn man hat religiöses Bewusstsein, denn sonst hätte es gar keinen Sinn. Und derselbe Staatsmann ist von Leuten gewählt worden, die irgendwelche dunkle religiösen Rechte zusammengesammelt hatten und in ihm den Messias sehen konnte. Und das Dritte, wenn heute gerade über Islam und Islamismus geredet wird, dann ist es ja genau die dunkle Angst vor der falschen Religion. Also sieht man, dass wir alle solche Rechte in uns haben, die wir bearbeiten müssen, und dass die Religion noch nicht möglich ist. Zur Theologie der Befreiung, wenn du das machen könntest, wäre sehr gut. Wir hatten vor Jahren im Städtchen Umbruch mal Grad, Hof und die anderen, und dann der Kardinal war ja kürzlich in Deutschland, aufrufen. Im Grunde ist Religion da einfach eine Sprache. Also ist die einzige Sprache, die sagen ja auch, der Marxismus in der Analyse ist recht, nur das hilft uns zu nichts, weil ich nicht damit an die Leute ankomme. Ich muss auch noch die Handlungen. Und dann kommt dazu, dass das alles Katholiken sind. Dass nämlich bei Luther mit seiner Absage an die Welt wäre es gar nicht so leicht, immer vorhandene Vorstellung von Religion steht auch in der unmittelbaren Nächstehilfe, im Samaritertum und so weiter. Ja, also ich kenne keine evangelische Theologie der Befreiung. Oder? Das ist schon so ein lutheranisches Ding, glaube ich. Aber es ist ganz interessant, dass es gab ja schon das politische Projekt einfach gegen